mysteriöse Mordfälle, scheinbar unlösbare Rätsel. Klärt PSA-Agent Larry Brent, Spezialagent alias X-Ray 3, Larry Brent. Wo bist du? Kommen! Tatsächlich schaffen es die Funkfüchse, das eiserne Tor zu schließen. Thank you. Der junge Mann auf dem Kutschbock machte nicht die geringsten Anstalten, seine zwei Sylphida. Das Herz von Elfie Sommer. Ich hatte ursprünglich nicht die Absicht, sie mit diesen Dingen zu belästigen, aber da sie dummerweise die Anordnung gegeben haben, die Leiche der kleinen Sommer streng zu bewachen, muss ich sie hiermit... Ich habe mich in meinem Leben oft gefragt, was eigentlich mit Romangestalten passiert, nachdem man ihnen durch unnatürlichen Eingriff von außen kurzzeitig das Licht ausgeknipst hat. Jetzt weiß ich es. Sie träumen. Auch ich hatte einen Traum. Ich träumte, ich sei in Bangkok. Ich stand auf einem verkarsteten Felsenhügel und sah sie. Sie. Das elfenbeinfarbene, an den gewissen Stellen ein wenig gerötete Gesicht bekam durch die beiden niedlich herausragenden Wangenknochen... Ich brauche nur noch drei. Drei kleine Vampirherzen. Und eines dieser drei ist das von Elfie Sommer. Dann habe ich alle 49 beisammen. Und dann werden sie nie wieder was von mir hören. Jedenfalls nicht in den nächsten 50 Jahren. Ich verlasse sie jetzt wieder, Sachtler. Und ich darf Sie nochmal eindringlich bitten, meine Anweisung strikt zu befolgen. Nun erlöst nach wenigen Einsätzen der Ohnmacht Emily Gias von ihren Schmerzen. Und nach einigen Minuten führte der ungeheure Blutverlust zum Tod. Südspanien, auf einer Gebirgsstraße der Sierra Nevada. Ah! Sie schießen auf uns! Mein Gott, Köpfe runter! Wir müssen ihn wegfahren! Oh. Justus, doch nicht ins... Schein des Zündholzes blickte Alan Schelling in die weit aufgerissenen Augen ihres Verlobten. Doch am unteren Ende des Kopfes zwischen Bartansatz und Knorpel. Was ist denn hier passiert? Lass mich sterben! Nein, nein! Schweigen Sie, Mr. Hunter. Donald Chapman war entschlossen, die Leiche Edgar Palmers ausgraben und überprüfen zu lassen. Er war unsicher geworden, wollte aber dennoch nicht daran glauben. Illustren Gemeinde ihrer Mitleidenden, denn sie verbindet alle ein ganz entscheidendes Wesensmerkmal. Sie haben alle, wie Sie da, einer nach dem anderen... Seit dem verhängnisvollen Atomunfall kein Leben mehr gab. Was hatte Dr. James Fanner in dieser gottverlassenen Gegend zu suchen? Mit rasender Geschwindigkeit legte er die 25 Meilen nach Milberg über die holprige, unwegbare Straße zurück. Seit dem verhängnisvollen Atomunfall kein Leben mehr gab. Was hatte Dr. James Fanner in dieser gottverlassenen Gegend zu suchen? Mit rasender Geschwindigkeit legte er die 25 Meilen nach Milberg über die holprige, unwegbare Straße zurück. Hören Sie endlich auf, Mr. Hunter! Lord Hayward, was ist in dem Gartenhaus? Was dürfen wir nicht sehen? Wieso? Die Puppen haben ihr Blut getrunken. Und jetzt werden sie dein Blut trinken. Dorian, hilf mir! Trommler!